legt einen Barde zusammen und klaut ihm die Musikinstrumente. Rufus nimmt die Gitarre, stellt sich in Prontera auf die Spitze vom Springbrunnen in Prontera und lässt es krachen. Kleinholz und versenkt die Musikinstrumente, um nicht von den Game Mastern verhaftet zu werden. Ich hab nix, ich bin unschuldig. Diese zwischen zwei Bäumen ein und rockt ab. RP Rufus sagt, das nenne ich Matelonwood.